Es ist bitter kalt und Winter. O Schatz, gib mir mal die Handschuhe herüber. Ich frier so jämmerlich an meine Finger. Ja, nimm sie da, sie sind so warm. Sie sind vom Schaf und dessen Garn. Oh, danke, danke, sie passen mir wie angegossen. Aber sag mal, warum ist's so kalt, ich kann nicht schlafen? Blödes Iglu, davon war nie die Rede. Es ist kälter als kalt und wir haben viel bezahlt. Welcher Lügner hat gesagt, in einem Iglu ist es warm und angenehm? Es ist so kalt, es ist so kalt, es ist so kalt, es ist so kalt. Komm näher, Schatz, und gib mir warm, ich friere so. Eine Stunde später im Hotel. Schatz, das Feuer im Iglu war keine gute Idee. Wir wären um ein Haar ertrunken. Ja, wer hätte das gedacht, dass wir nachts ins Hotel rennen, dass ein Iglu so schnell kracht, dabei kann doch keiner pennen. Du hast recht, es war so kalt. Doch jetzt ist's warm. Ich schau im Fernsehen, ja komm in meinen Arm. Das Leben ist kein Spiel, so wie Natur ist uns zu viel. So viel Natur ist uns zu viel.